1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich muss jetzt erstmal ein großes Kompliment an meine Kollegen von der Technik loswerden, weil wir bis vor 3 Minuten eigentlich nicht im Fernsehen hätten senden können, weil irgendwas kaputt war. Ich weiß nicht, was kaputt war, aber ich sehe es hier auf meinem Kontrollmonitor. Wir sind da. Das freut mich sehr und es freut mich auch sehr, dass ihr da seid. Ja, unsere Freitagnacht, das ist ja immer eine freie Themennacht, eine offene Runde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050, die übliche kostenfreie Telefonnummer, oder ihr mailt uns domian@wdr.de. So, es geht los mit Kai Uwe. Kai Uwe ist 22. Hallo Kai Uwe. Hallo Domian, grüß dich. Um was geht's? Ja, Domian, das Problem ist, ich werde von sämtlichen Frauen verlassen. Und zwar habe ich jetzt praktisch 5 Stunden am Stück verloren, insofern. 5 am Stück verloren? Ja, also was heißt am Stück? Nacheinander. Nacheinander. Nacheinander natürlich. Wie viel Zeit hast du denn jeweils mit den Frauen verbracht? Bis zu 5 Jahren war das. Und das heißt, Moment mal, 5 Frauen bis zu 5? Also von Beziehung zu Beziehung, wenn man was Festes suchte und irgendwann war dann Schluss. Und wenn man dann nach dem Grund bohrte, erst war so Zurückgezogenheit, sexuelle Frustration und sowas als wie in jungen Jahren, wie als wenn sie mit 50 sagen, sie haben Migräne sozusagen. Ja. So war das dann. Und ich muss dich mal unterbrechen, weil ich gerade mit dem Rechnen ein bisschen durcheinander komme. Du sagst bis zu 5 Jahren, 5 Frauen und du bist erst 22. Mit 17 habe ich angefangen. Mhm. Aber dann war es doch nur eine Frau. Nee, ich habe also jedes Jahr insofern... Ach so, jedes Jahr eine Frau? Ja. Ah, ich dachte, bis zu 5 Jahren wärst du mit einer Frau zusammen gewesen. Ja. Missverständnis. Gottes Willen, nee. Ja. Man hat also zwischen 6 und 12 Monaten geht das so und dann ist es irgendwo vorbei. Und dann irgendwo, wenn man das fragt, woran es denn liegt... Und jedes Mal machen die Frauen Schluss? Ja. Und jedes Mal sagen die Frauen, die Luft ist raus? Ja, das liegt also an fehlenden Zentimetern sozusagen, wenn ich da bohre. Das ist also der Grund. Und das ist also eine Sache, die ich also, wie soll ich sagen. Wie viel Zentimeter hast du denn? 5. 5? Ja. Irrigiert? Mhm. 5 irrigiert? Ja. Das ist natürlich wirklich nicht sehr viel. Ja, und ich war ja beim Arzt und mehr können die auch nicht machen, sagt er, weil da bin ich 10 Jahre zu spät gekommen, um da irgendwas operativ oder mit Hormonen zu machen zumindest. Das hätte man machen können dann, aber da ist auch irgendwo zu spät gewesen. 5 Zentimeter irrigiert bedeutet im nicht irrigierten Zustand, dass man ihn fast gar nicht sieht. 2, ja. Dass er sich so zurückzieht. Ja. Ja. Welchen Umfang hat er irrigiert? Ja, also von der Dicke ungefähr, das ist das Kuriose, 3,5 dann. Ja. Damit könnte man leben. Ja. Und das ist eben das Problem. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, doppelt oder irgendwie mehr wäre, dann hätte man sagen können, könnte man irgendwelche Pumpen oder Stretcher oder sonst was nehmen. Aber bei der kann man eigentlich nichts machen, soweit ich das auch beurteilen kann. Weil ich, mein bester Freund, der hat ähnliche Probleme, obwohl der dann 11 Zentimeter hat. Und da wäre ich ja schon mit happy. Aber der sagt auch, er hat diese Probleme, dass dann Frauen sagen, nee, die müssten dann 20 sein oder so. Der hat ähnliche Probleme, wo dann auch nach einer Zeit Schluss ist. Deswegen habe ich also gar keine Motivation mehr. Weil Wie waren denn die ersten Reaktionen der Frauen jeweils, wenn du mit denen ins Bett gegangen bist? Und die haben das dann bemerkt, dass dein Penis eben nicht so manche groß... Manche kicherten oder versuchten, irgendwo ein künstliches, wie soll man sagen, Face aufzusetzen, grinsten aber irgendwo hinter sich weg. Oder man hörte dann auch im Ecken rum, dass dann Frauen das insofern weitererzählten, also unter Freundinnen. Ja. Oder dass man dann zum Beispiel den Spruch hörte, wenn man irgendwo vorbeigeht, an einer Bekannten von ihr eine Handvoll Männlichkeit und so alles. So, dass man da so ein bisschen aufgezogen wurde. Bist du so ein Typ, wenn ich dich hier sehen würde, würde man dir das nicht ansehen? Ja, das Blöde ist, ich bin 1,97 Meter groß. Boah. Hab insofern bei dieser Größe habe ich also entsprechend 85 Kilo, also das heißt also eigentlich Topfigur. Also ein richtiges Tier. Ja. Wenn man dich so sieht, würde man niemals das vermuten. Also super durchtrainiert alles. Und ja. Das ist es ja. Deswegen, wenn man so in die Lokale oder Diskos oder so geht, da fliegen die Mädels auf einen. Und hast du schon mal so krass erlebt, dass eine Frau beim ersten Sexkontakt sich fast erschreckt zurückgezogen hat? Und oh, das ist das Problem, ja. Bitte? Auch? Das ist es, ja. Genau richtig erkannt, das ist das Problem. Das, ja. Also irgendwo sagt nanu. Und wenn das jetzt, also, sagen wir mal, von Beeindruckung gewesen wäre, können wir ja damit leben. Aber andersrum ist natürlich eine Ernüchterung. Aber immerhin warst du mit diesen Frauen jeweils ungefähr ein Jahr zusammen. Das ist ja schon dann doch... Maximal, ja, richtig. Also es gab auch Fälle, wo das dann nach 3 Monaten dann zu Ende war. Und dass ich dann also 9 Monate auch gar nichts mehr machte, bis ich wieder... Ja. Bis mir dann irgendwo ein Ziel, dass ich irgendwo, wenn ich frustriert in der Ecke sitze, nur jetzt nach 5 Mal ist irgendwo... Wenn du dann mit den Frauen Geschlechtsverkehr hast, ja. Kann es ja nicht ganz richtig funktionieren, ne? Weil er dann doch zu klein ist. Ja, das ist es ja, in der Richtung. Mhm. Also der müsste dann wenigstens 3-mal so lang sein, also 15. Wie hast du es dann gemacht, um die Frauen, dass die auch ihren Spaß hatten? Ja, also mit Hilfsmitteln oder orale Befriedigung, ja. Das funktioniert alles. Nur eben halt dieser Einsatz ist dann das, was mich dann also auch wurmt und so weiter, ja. Und Ist der Hodensack auch klein oder normal? Normal. Normal? Das ist normal. Mhm. Das ist in der Tat ein Problem, wo es keinen richtigen, vernünftigen, wo es keine richtige Lösung gibt, keine vernünftige Lösung. Ja, nur wie gesagt, ich hatte ja gehofft, dass man irgendwas machen kann, aber wenn ein Freund sagt, 11 wäre aufgrund auch schon zu wenig. Ich weiß nicht, ich habe ja jetzt keine Vergleiche, wie andere das so sehen. Nein, das Problem ist, Kai, dass es nach wie vor keine seriöse Methode gibt der Penisvergrößerung. Gibt es nicht. Man kann den Penis um 2 Zentimeter vielleicht heraus operieren. Das machen manche Urologen, aber die ganz seriösen machen das auch nicht. Mhm. Aber das wäre für dich ja auch völlig irrelevant. Ob das nur 1,5 Zentimeter, 2 Zentimeter länger ist oder nicht, würde sich auch nichts verändern. Nee, und ob er dann funktioniert, kann man auch nicht mehr sagen, sagten die. Genau. Dann ist das also, es gibt definitiv, sagen wir immer wieder Urologen, wenn das Thema irgendwie kommt, das ist nicht möglich. Und die Krankenkassen zahlen das ja auch nicht, habe ich gehört. Das heißt, da muss man also schon Gutachten ohne Ende nachweisen. Das kann Jahre dauern. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal einen Anrufer hier. Eine Anruferin, das war ein Paar, glaube ich. Die erzählten mir, also er erzählte mir dann, dass er das genauso ein Problem hat wie du. Mhm. Und die waren ganz offen und haben mir sogar ein Foto geschickt. Mhm. Insofern kann ich mir das gut vorstellen, wie du gerade sagst. Wenn er nicht irrigiert ist, zieht er sich dann zurück, mehr oder weniger so in den Bauch, ins Bauchgewebe. Das konnte man da gut sehen. Die beiden hatten ein großes Glück, die haben sich gefunden, weil die Frau sagte zu mir, dass ihr das egal ist, dass sie ihren Spaß auch haben und ihre Sexualität ausleben können. Aber das ist natürlich ein großes Glück, dann so eine Partnerin zu finden. Ja. Das erschwert deine Partnersuche. Damit musst du, glaube ich, ganz einfach leben. Und die Frage ist auch mal, erzählst du den Frauen das, bevor du mit denen ins Bett gehst? Eigentlich nicht, weil dann so hat man ja wenigstens noch bis zu dem Zeitpunkt eine vernünftige Zeit. Und es gab auch eine, die gesagt hat, das stört sie nicht und irgendwann ist sie danach auch weg. Mhm. Und nur was mich wundert ist, ich sag gerade, deswegen, man ist ja von dieser Operation zurück, wenn man dann hört, dass also, wie gesagt, mein bester Kumpel dann mit 11 Zentimeter auch nicht zufrieden ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Der sagt dann, die wollen dann wieder 20 haben. Jetzt weiß man gar nicht mehr, was hier ein Richtwert ist oder was man machen sollte, ne? Ja, den Richtwert, ich weiß nicht, ich glaube, der Durchschnittspenis in Europa liegt so bei 14 Zentimeter oder sowas, 13, 14 Zentimeter. Oder nicht mal, 12, 13. Kai-Uwe, das ist ein, ich weiß auch nicht, dir da was Vernünftiges zu sagen. Außer damit musst du leben. Ja, also ich meine... Und es gibt natürlich Frauen, das sage ich nicht als losen, lockeren Trostspruch jetzt, es gibt natürlich Frauen, die damit umgehen können, denen das auch egal ist. Wenn du sonst ein cooler Typ bist, du sagst, du siehst toll aus, bist trainiert, bist ein netter Kerl, denen dann das egal ist. Das gibt es sicherlich, aber die muss man finden und die muss man suchen. Ja, man konnte früher mit den Eltern nicht drüber sprechen und jetzt, wie gesagt, sagen die Urologen dann, man ist mit 22 leider Gottes ausgewachsen. Das ist so, ja. Dass ich keine Hormonschübe mehr was irgendwie einstellen soll. Ja. Also, ich kann dir nur wünschen, dass du irgendwann auf eine Frau triffst, die dich so akzeptiert, wie du bist. Das kann ich dir wünschen. Und ich würde dich auch sehr warnen, bloß nicht auf irgendwelche komischen Sachen reinzufallen, und dich doch irgendwo im Ausland oder weiß ich operieren zu lassen. Mach's bloß nicht. So bist du gesund und alles funktioniert und es ist wichtiger, als wenn es irgendwann nicht funktioniert und du hast dann Folgeschäden zu tragen. Ja, das ist also irgendwie, man weiß aber nicht auch, woran sowas liegt, weil sonst... Nee, das ist so angeboren, das wird man nicht erklären können, so wie man nicht erklären kann, warum du über 1,90 groß bist, das ist so. Ja, das kommt noch dazu. Das ist dann natürlich ein Problem, dass das alles von der Optik dann auch nicht wird. Ja, ich verstehe schon. Das ist dann, da gibt es dann einen anderen Fall, dann ein Bekannter von uns, der ist im gleichen Alter, der ist sehr klein, ungefähr so 1,56 Meter nur, und hat so einen Riesenteil. Ja, ja. Das ist von der Natur irgendwie nicht richtig... Nee, da war Gott ungerecht bei euch. Dann ist halt das irgendwie einer einen verhext, hätte so ungefähr, kommt einem vor. Weil wenn das Teil jetzt auch noch stimmen würde, wäre ich ja komplett zufrieden. Ja, ja. Also Kai-Uwe, ich wünsche dir eine gute Frau, da musst du natürlich tapfer suchen, die irgendwann sagt, ich nehme den Kai-Uwe so wie er ist und finde ihn auch so attraktiv und geil und alles ist dann in Ordnung. Wünsche ich dir von Herzen. Na super, du, ja. Alles Gute. So mit deiner Sendung. Ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und weiter geht's mit Thomas. Thomas? Ja, der meldet sich ja nicht. Thomas, hörst du mich? Thomas? Ja, hier ist er, Thomas. Hörst du mich? Ja, ja. Jetzt höre ich dich. Entschuldige, da war irgendeine kleine Störung. Thomas, 28, ne? Mhm. Um was geht's denn? Mein Problem, ich bin wieder mal unglücklich verliebt. Ich habe das leider, das Manko, dass mir nicht die Frauen weglaufen, sondern nicht gerade zulaufen. Ja. Und dass ich mich immer in meine beste Freundin verlieb. Und das jetzt zum zweiten Mal. In eine platonische Freundin? Sozusagen, ja. Ihr seid ihr beiden seid beste Freunde, deine beste Freundin und du seit wann? Ja, das hat sich so innerhalb des letzten Jahres entwickelt. Ach so. Also ich hatte schon mal eine andere beste Freundin, das ging leider ziemlich in die Brüche irgendwann. Auch weil ich mich dann verliebt hatte und es einen Streit da reingab und ja gut, sie hat dann irgendwann jemand geheiratet. Ja. Und dann haben sich die Wege verlaufen und ich bin weggezogen. Mhm. Ja, und im Moment habe ich das Gefühl, dass ich genau dasselbe wieder erlebe. Zumal sie in einer festen Beziehung steckt, die schon seit längerem nicht mehr so läuft. Naja, und jetzt habe ich heute erfahren, dass sie gestern auch noch ihn betrogen hat, mit einem Bekannten von mir. Und naja, und jetzt auch über Trennung nachdenken. Und mich wurmt das eigentlich. Also ich werde schon langsam wieder so wie damals depressiv und weiß eigentlich gar nicht, wie ich da aus dieser Sache wieder rauskomme oder nicht rauskomme. Wo hast du denn diese Frau kennengelernt? Vor einem Jahr? Erkennen tue ich die schon länger. Wir sind jetzt richtig nah im letzten Jahr eigentlich gekommen. Leider auf Arbeit. Auf der Arbeit. Na gut, was heißt leider? Und seitdem würdest du sagen, hat sich so eine solide, gute Bekanntschaft, nennen wir es vielleicht eine kleine Freundschaft, entwickelt? Man erzählt sich so ziemlich alles, ja. Ja. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, Mensch, da ist für mich auch noch was anderes im Spiel? Das war so letztes Jahr im Sommer. Ach schon, doch so, ziemlich von... Doch schon so lange nur. Ich habe dann die ganze Zeit immer gedacht, na gut, okay, die Beziehung läuft nicht so richtig, mal abwarten, was passiert. Mhm. Und habe dann auch zwischendurch gedacht, na gut, ich bin drüber hinweg, das ist vielleicht doch nur eine gute Freundschaft, aber irgendwie so richtig weg war das Gefühl nicht. Und jetzt... ist es halt nach dieser Sache nochmal extrem. Ich verstehe. Nun läuft die Beziehung nicht gut. Sie ist in der Beziehung fremdgegangen, aber sie ist nicht mit dir fremdgegangen, sondern mit einem anderen Typ. Mhm. Das heißt, du spielst im erotischen Bereich für die offensichtlich keine Rolle. Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Und das, du allerdings würdest gerne mit ihr mal kuscheln. Oder? Ja, nicht bloß das. Eigentlich würde ich... Ist mir schon klar, ja. Ich meinte das jetzt als Synonym. Ja. Was machen wir denn da? Tja, gute Frage. Also, ich weiß nicht, ob ich einfach so den freundschaftlichen Kontakt hier abbrechen soll, um mich wieder, weil ich möchte das, was ich schon mal erlebt habe, nicht nochmal erleben. Dass ich mich dann in Selbstmitleid stütze, einfach nur noch depressiv dahänge. Mhm. Und, ja gut, aber wenn ich das machen würde, weiß ich auch, also erstens tue ich mir damit selbst weh, aber auch ihr, weil... Ich weiß, dass sie mich mag. Also, ja, also ich glaube, in so einem Fall gilt immer so eine Regel. Wenn man zu sehr in diesen besten Freund oder die beste Freundin verliebt ist, muss man das irgendwann sagen. Sonst geht man da kaputt dran. Und da muss man auch riskieren, dass das alles aufgemischt wird und dass vielleicht sogar auch diese Freundschaft dann nicht mehr funktioniert. Diese Freundschaft steht aber eh auf wackeligen Beinen. Das, wenn es nicht so ganz ganz dramatisch ist, dann würde ich immer sagen, komm, dann geht man da mal gegen sich an. Das Witzige ist, ich habe es ja auch schon mal gesagt, wann war das letztes Jahr? Im September. Ach so, die ist vorgewarnt. Die ist vorgewarnt. Ach so, wie hat die denn da reagiert? Sie hat einfach damals gesagt, sag niemals nie. Und dann hatte sie einen Urlaub gemeinsam mit ihrem Mann verbracht. Ja. Und hat mir dann im September gesagt, okay, sie hat sich wieder für ihre Beziehung entschieden. Sie ist wieder vollkommen sicher. Ich war damals sehr am Boden zerstört. Und habe da auch ein schlimmes Wochenende verbracht und eine Woche noch und so weiter. Naja, ich weiß nicht. Ich habe es ihr nicht nochmal gesagt. Ich weiß nicht. Okay, aber Moment. Aber sie hat gesagt, sag niemals nie. Ja. Das würde mich schon hoffnungsvoll stimmen. Da ist also nicht definitiv eine Tür zu. Komm, dann sei es offensiv. Jetzt ran in den Speck. Da ist sowieso alles irgendwie im Umbruch bei ihr. Jetzt. Ja, aber da ist ja noch ein anderer, mit dem sie ihn jetzt betrogen hat. Ja, aber du, wie ernst ist das zu nehmen? Das weiß ich nicht. Na gut, deswegen sage ich ja, es ist alles im Umbruch. Jetzt misch mit. Jetzt wirf deine Karten auch ins Spiel. Mach es. Wenn du, würdest du wirklich sagen, dass du in diese Frau richtig verliebt bist? Ja. Das würde ich schon. Mit Haut und Haaren verliebt. Ja, auf jeden Fall. So, dann mach was. Auf der Basis dieses Satzes, man soll niemals nie sagen. Die hätte auch sagen können, nee, pass mal auf, Thomas, nie, das ist nicht mein Ding. Das funktioniert nicht mit uns beiden. Dann würde ich dir jetzt das nicht raten, aber so auf jeden Fall. Riskiere es. Hm. Wer wagt, gewinnt. Und wer wagt, kann auch auf die Schnauze fliegen, aber so ist es halt. Ja, wenn ich auf die Schnauze fliege, werde ich wieder auf die Schnauze. Ja. In diesem Sinne, viel Glück, Thomas. Okay, alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. So, liebe Leute, wir haben 1.16 Uhr. Oder genauer gesagt 1.17 Uhr. Das ist eine schöne Zeit für eine kleine Postecke. Es sind viele Mails, wie immer, gekommen. Und ich werde euch einige daraus vorlesen, von den vielen Mails. Es kam eine Mail von Viktor und Raimonda. Schöner Name. Die beiden schreiben: Domian, in einer Sendung von Dienstagmorgen hat der erste Anrufer gesagt, guten Morgen Domian und guten Morgen an all denjenigen, die zuhören. Genau, also guten Morgen auch für all diejenigen, die zuhören. Darauf hast du geantwortet, okay, sagen wir ganz einfach guten Morgen Deutschland. Aber, lieber Domian, du hast auch Zuhörer und Zuschauer außerhalb von Deutschland. Uns zum Beispiel. Wir wohnen in einer kleinen Gemeinde in Belgien und sehen deine Sendung jede Nacht oder morgens auf Video. Wir finden eure Sendung wirklich toll und macht weiter so. Ihr Lieben, das dürft ihr mir nicht übel nehmen. Deshalb habe ich einfach mal gesagt, guten Morgen Deutschland. Ich weiß natürlich, dass uns viele Leute auch in anderen Ländern zuschauen und zuhören. Aber ich kann ja auch nicht sagen, guten Morgen Europa oder guten Morgen Welt. Das wäre ein bisschen vermessen hier für unsere kleine Sendung. Also wenn ich einfach guten Morgen sage, gilt das für alle, die dabei sind. Nick schreibt, 23 Jahre alt. Domian, ich bin ein absoluter Fan von dir, aber neulich hast du etwas gesagt, was ich absolut nicht in Ordnung finde. Du hast tatsächlich einer Anruferin geraten, per SMS mit jemandem Schluss zu machen. Das ist für mich eine Verrohung des Umgangs miteinander. Gerade du, der du strenge Ideale vertrittst, müsstest so etwas doch auch unbedingt ablehnen. Oder habe ich da irgendetwas nicht richtig mitbekommen? Grüße, Nick. Ja, vielleicht, Nick, kann sein. Das war so ein Fall, da ging es um so ein reines, völlig unverbindliches Sexverhältnis und es ging darum, dass die Anruferin wieder zu ihrer Beziehung, zu ihrem Mann zurückgehen sollte. Und da war gar keine große Verbindung entstanden in dieser Sexgeschichte. Und da habe ich gesagt, komm, mach Schluss so schnell wie möglich und geh zu deinem Mann, zu deiner Ehe zurück. Und das kannst du dann auch per SMS Schluss machen. Da muss man nicht großartige Gespräche führen. Ich glaube, in so einem Fall kann man das ruhig schon machen. Natürlich niemals in einer langen, funktionierenden Beziehung. Was Feigeres und Schäbigeres, glaube ich, gibt es nicht. Wenn Leute sich gut kennen und lange Zeit miteinander verbracht haben und dann liest man auf dem Handy, ich mach Schluss und tschüss und man sieht nichts mehr von dem. Das ist, finde ich, sehr arm. Beate, hallo Domian. Das Gespräch am Dienstag mit der Mormonin war der Hammer. Ich habe mich schlapp gelacht. Es war ernst und lustig zugleich. Was bewegt eine so reife Frau wie deine Anruferin nur dazu, in ihrem Alter zu einer solchen Psychosekte zu gehen? Sie sollte zu uns in unseren evangelischen Frauenkreis kommen. Da hätte sie eine tolle Gemeinschaft, aber dürfte auch Wein und Kaffee trinken. Und wir haben auch nichts dagegen, wenn Frau sich selbst befriedigt. Viele Grüße, Beate. Sarah, 19 Jahre, schreibt Herr Domian, mich würde mal brennend interessieren, ob du Germany's Next Topmodel geguckt hast und wenn ja, welches Mädchen deine Favoritin war. Liebe Sarah, das ist nun so überhaupt nicht mein Ding, diese Sendung, aber auch so überhaupt nicht. Ich habe zwar gestern war das, da mal ein bisschen reingezappt, da ich mich für Mode und diese ganze künstliche Welt der Models und diese ganzen Kriterien, die da herrschen, so, das interessiert mich null und habe da auch gar keinen Spaß zuzugucken. Also habe ich das nicht gesehen. Ich habe es immer wieder mal ein bisschen mitbekommen durch Stefan Raab, durch TV Total, weil er dort ja immer Auszüge präsentiert und auch diverse Gäste aus der Show zu Gast hat. Rolfe zum Beispiel immer wieder gern gesehen bei Raab. Daher weiß ich einiges darüber und fand nur gestern, muss ich sagen, also wenn ich hier schon ein Urteil abgeben soll, ich weiß den Namen gar nicht mehr, die zuerst ausgeschieden ist von den dreien, die fand ich die hübscheste. Die fand ich wirklich toll. Die hatte solche Augen, da zerschmilzt man vor dem Fernseher. Aber an sich ist das nicht mein Ding, diese Sendung. Carsten schreibt, hallo Domian, ich bin ein Kerl von 34 und habe nun wirklich nicht nah am Wasser gebaut, wie man so sagt. Aber neulich bei dir das Gespräch mit dem jungen Mann, dessen Opa gestorben war, glaub mir, da rollten mir die Tränen aus den Augen. Und ich hatte den Eindruck, dass auch du sehr um Fassung gerungen hast. Der Anrufer war so ehrlich, man konnte sich sofort in ihn hineinversetzen. Und seine eigene Angst vor dem Tod, ich glaube, da hat er uns allen aus der Seele geredet. Hut ab vor ihm, dass er so offen in der Öffentlichkeit gesprochen hat. So, 1.21 Uhr, 1.22 Uhr gleich, Ende unserer kleinen Postecke. Und schon geht's weiter mit der Edith. Irgendwas stimmt hier mit meinem PC nicht. Nehmen wir mal das hier. Edith. Ja, ich höre dich. Ja, schön, dass du da bist. Hallo, ja, hallo Jürgen. 52. Ja, ich bin 52. Es geht um meinen Freund Leander aus Dienstlaken. Und zwar geht es darum, ich habe diesen Mann im... Also, es geht um Leander. Fangen wir mal da vorne an. Leander heißt er. Leander aus Dienstlaken. Das ist dein Freund. Wie lange ist es denn dein Freund schon? Ein Jahr. Eigentlich schon anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Wie alt ist der Leander? Der wird nächste Woche 60. 60. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich liebe den Mann und er glaubt mir das nicht. Er glaubt dir nicht, dass du ihn liebst? Nein, ich habe ihn vor anderthalb Jahren im Chat kennengelernt. Ja. Und bin gerade frisch aus einer Beziehung raus und er hat gedrängt und gedrängt. Ich fand ihn auch ganz lieb und da bin ich für kurze Zeit zu ihm gezogen. Achso, du bist schon zu ihm gezogen. Ja, er konnte das nicht verstehen, dass ich ein bisschen Zeit brauchte und so. Und auf jeden Fall habe ich es probiert, bin zu ihm gezogen. Wie lange hast du bei ihm gewohnt? Ich habe drei Tage bei ihm gewohnt und gleich in den ersten Tagen habe ich entdeckt, da geht bei SMS ein Feld auf und da war eine Frau, die hatte auf ihn gewartet. Ja, da und da habe ich ihn mit konfrontiert und da hat er gemeint gehabt, er hätte sie sich warm gehalten, weil er nicht wusste, ob es mit uns was wird. Und diese Frau hat auf ihn gewartet und hat nicht rein Tisch gemacht. Und da hätten wir dann ja eigentlich schon die Alarmglocken klingeln sollen. Ja. Naja, und dann habe ich, bin ich... Wir nach Hause, in deine Wohnung? Ja, nein, ich bin zu meinem Freund, wo ich gerade frisch zu ihm bin. Das war ein Hin und Her, bin ich wieder zurück. Ja. Dann tat es da nicht gut und hat mich dann Leander, dann hat er mich wieder zurückgelotst. Und wir haben uns dann ausgesprochen. Ich dachte, es geht alles in Ordnung, dann bin ich wieder zu ihm. Und dann, er hat einen sehr starken Kontrollzwang, krankhaft eifersüchtig, er ist auf allen Vieren durch die Wohnung, hat beobachtet, mit wem ich chatte. Ja. Und da habe ich fast, ich war so eingehend, keine Luft gekriegt, dann bin ich wieder zu diesem anderen Mann zurück. Was ist denn das für ein anderer Mann überhaupt? Einfach ein Freund? Ja. Ein Freund. Aber du hast auch eine eigene Wohnung? Nein, die habe ich jetzt. Ich bin erst dann zu diesem anderen Mann dann wieder zurück. Ja. Und da tat auch kein Gut, ich war hin und her gerissen zwischen zwei Männern und dann bin ich erstmal ins Frauenhaus. Jetzt habe ich seit einem Jahr hier in Göttingen die Wohnung. Ja. Und dann aber hat er... Entschuldigung, Frauenhaus geht man, wenn man in großer Not ist und wenn man Gewalt ausgesetzt ist. Warst du das? Das war psychische Gewalt mehr. Von wem jetzt? Von Leander? Nein, nicht von Leander, das war von diesem anderen Mann. Ach so, aber wir reden hauptsächlich über Leander. Ja, das Problem ist jetzt der Leander. Mit dem anderen Mann habe ich nichts mehr zu tun, da sind auch keine Gefühle mehr da. So, und im Moment hast du aber nur mal so alles zu klären. Im Moment hast du deine eigene Wohnung? Ich habe jetzt meine eigene und Wohnung. Leander und Leander wohnt wie viele Kilometer entfernt? Er wohnt in Dienstlaken, das sind fast 300 Kilometer. Ah ja, das ist natürlich wirklich weit. Ja, ja, und jetzt ist es, jetzt ist es so, dass er hat mir auch geholfen, die Wohnung einzurichten. Er hat mir finanziell auch unter die Arme gegriffen. Ja. Bloß ist es so, wenn wir irgendwie Krach oder Stress hatten, kriege ich das bei jeder Kleinigkeit vorgeworfen. Was heißt denn finanziell unter die Arme gegriffen? Ja, er hat mir auch mal Geld zugesteckt oder ich habe das ein oder andere Möbelstück bekommen. Das fand ich auch ganz süß von ihm. So über den Daumen, wie viel Geld hat er dir zukommen lassen? Bar auch plus? Da reden wir da um ein paar hundert, über ein paar hundert Euro, über ein paar tausend. Ja, so 100 oder 200 Euro hat er ab und zu mal geschickt, ja. Nein, Tausende nicht, nein. Nein, okay, also es bleibt so im dreistelligen Bereich noch. Ja, okay. Ja. Und dann ist er jetzt so über das ganze Jahr verteilt, hat er mich besucht und wir dann irgendwie mal Krach hatten, das konnten mal Kleinigkeiten sein. Und, ja. Und wenn ich dann das Verhältnis beendet hatte, dann kamen immer wieder gemeine SMS. Ich hätte ihn ja nur wegen dem Geld genommen. Mhm. Und dabei bin ich nicht die Frau, die einen Mann ausnimmt. Ich habe schon mal einem Mann geholfen, auch finanziell, geschäftlich auf die, zu unterstützen. Okay. So. Okay. Na gut, okay. Was sagt er denn, was er für dich empfindet? Er sagt, er liebt mich. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Er hört jetzt auch zu, er ist zu Hause jetzt. Mhm. Und jetzt ist Folgendes, kurz nach Weihnachten kam er her und hat er gemeint, er hätte nachträgliches Weihnachtsgeschenk für mich. Und da kam er mit einem Laptop. Und da hat er was rumgesucht, so, es war eigentlich harmlos. Und auf einmal sehe ich, bei Wer kann gehen, das ist so ein Chatraum, und da geht ein Feld auf und ich kenne Leander, klickt man da an und er muss dann zurückklicken. Und da habe ich gesagt, woher kennst du diese Frau, ne? Also du bist ihm wieder auf die Schliche gekommen mit irgendwas. Ja, und da hat er gemeint, da hat er das Foto angeguckt und lügt mir eiskalt in die Augen und sagt, er kennt die Frau nicht. Ich habe mir den Namen von dieser Frau gemerkt in diesem Chatraum, habe sie angeschrieben und diese Frau schrieb mich an. Da war ein Lichterfestpaar geplant mit ihrem Ausflug hinter meinem Rücken. Das war in dem Monat, wo Leander und ich zusammen waren. Und da hat er vorgehabt, mit ihr einen Trip zu machen auf ein Lichterfest. Also kurz und gut, du bist misstrauisch. Ich bin misstrauisch gewesen, ja. Und du bist heute noch misstrauisch. Heute noch misstrauisch, weil die Entdeckung ging dann erst richtig los. Die Frau hat auch das ganze Jahr über telefonisch mit ihm Kontakt gehabt. Die war geschockt, die wusste nichts von mir. Ja. Hat mit ihm den Kontakt abgebrochen. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern dein Passwort. Und dann hat er sich gesträubt und habe ich gesagt, wenn du nichts zu verbergen hast, gibst du mir das. Ja. So, und jetzt kommt was Dummes. Man macht es nicht, ich weiß es. Aber ich hatte dann zwischendurch auch noch die Telefonnummer von seiner Ehefrau rausbekommen, Ex-Ehefrau. Die ist aus allen Wolken gefallen. Sie hat mich gewarnt, höllisch gewarnt vor einer Beziehung mit diesem Mann. Mhm. Er soll mit der Freundin von seinem Stiefsohn, die war 14, Handbetrieb soll sie gemacht haben. Sie soll mit der Hand ihn befriedigt haben. Und das war schon während der ganzen Ehe immer hinter anderen Frauen her gewesen. Also das hat jetzt die ehemalige Frau. Das hat die Ex-Ehefrau gesagt. Hast du noch was rausgekriegt? Ja, und die hat auch gesagt, dass sie dann nach der Scheidung musste sie noch Sexnummern, diese Sextelefonnummern musste sie hohe Rechnungen für ihn begleichen. Okay, und so weiter und so weiter. Ja. Da ist also gibt's noch eine Erkenntnis? Ja, und jetzt kommt's. Und dann bin ich mit dem Passwort und ich wusste ja auch seinen Nicknamen. Ja. Und jetzt ist das er hat überall dasselbe Passwort. Okay. Und da habe ich auf Verdacht mal bei Google so einige Sexdinger rausgesucht, Sexkiste kam. Okay, was hast du rausgekriegt? Was macht er? Und da habe ich rausbekommen, das sind mindestens 10 Räume, wo er schwarzhaarige Frauen sucht, vollbusig und blank rasiert für Oralsex und okay. Damit hast du ihn konfrontiert? Ich habe ihn damit konfrontiert und da hat er, er kann sehr gut schauspielern und da hat er gemeint, teilweise auch geheult, er wisse nicht, wie das da hinkommt. Moment, nicht so aufgeregt. Da hast du jetzt eine ganze Menge üble Sachen da erlebt. Ja. Eigentlich so viele üble Sachen, wo man sich fragen könnte, warum macht die Edith das mit? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Aha. Warum macht ihr das mit? Ich wollte eigentlich damit jetzt gar nicht ins Fernsehen, aber ich habe mit ihm noch telefoniert und da war besetzt und habe ich gesagt, machst du wieder Telefonsex? Nein, pass auf. Es ist eine Frage deiner Entscheidung, wo deine Schmerzgrenze ist. Ist die Schmerzgrenze überschritten? Ist eigentlich schon erreicht, ja. Ist die überschritten? Ja. So, du weißt, was man dann macht. Ja. Dann macht man Schluss, um sich selbst auch zu schützen. Du bist ja so aufgeregt und so fertig mit den Nerven. Ich muss zwischendurch mal Psychopharmaka nehmen. So, ja. dass dir dieser Kontakt offensichtlich alles andere als gut tut. Und eigentlich ist man ja mit Menschen zusammen, damit es einem gut tut, das Ganze. Ja. Und dass man sich gegenseitig schön alles macht. Domian, da war noch was. Nee, du brauchst mir gar nicht noch ein Beispiel erzählen. Ich glaube, dass mir ist das völlig klar, dass das Vertrauensverhältnis radikal gestört ist. Ja. Und dass der Leander vielleicht wirklich seine Spielchen mit dir treibt. Ja. Entscheidend ist aber dein Gefühl. Dein Gefühl ist, du bist gekränkt, du bist verletzt, du bist sehr misstrauisch. Ja. Da würde ich dir wirklich sagen, aber ganz, ganz entschieden zurückziehen. Ja. Eigenartig ist auch, wenn wir telefonieren, ist er sehr liebevoll. Sobald er in die Öffentlichkeit geht, Ex-Ehefrau oder sein Kumpel, das heißt oder ja Freund, das heißt ja alles gar nichts. Versuch doch mal für dich. Nee, dann ist er ja verändert. Dann ist er kühl und zurückhaltend oder ist plötzlich der Akku leer und dann kann er nicht mehr telefonieren, sobald andere Leute in der Nähe sind. Ja. Edith, ein halbes Jahr ohne Leander, wie wär's? Ja. Wäre das ein Vorschlag? Ja. Domian, eine Frage habe ich noch an dich. Ja. Ich hatte eigentlich so gut wie Schluss gemacht, habe das aber nicht per SMS gemacht. Ich hatte ihn angerufen. Und jetzt kamen vor circa anderthalb Stunden kamen nacheinander 4 SMS von ihm an. Und da hat er mich sehr übel beschimpft. Ich wäre nur auf sein Geld aus gewesen, dann soll ich doch zu anderen Männern gehen und für die jetzt für Geld die Beine breit machen. Ja, siehst du, was wollen wir denn noch mehr? Weißt du was? Der geht so unter die Gürtel hin. Das kannst du dir nicht vorstellen. Nö, sei doch froh. Er macht es dir doch einfach, dich von ihm zu trennen. Ja. Was gut wäre, wenn du das finanziell irgendwie hinbekämst, wenn du ihm dieses Geld noch zurückzahlen würdest, dann würdest du ganz... Nein, das will er ja nicht zurück. Okay, dann schwamm drüber. Aber dementsprechend muss ich halt spuren, verstehst du? Nee, du musst überhaupt nicht mehr spuren. Nein, jetzt ist Schluss. Nein, ich hatte nur noch eine allerletzte Frage. Ja. Er verurteilt mich. Ich habe was gemacht. Ich war so verletzt, weil er mit so... Er hat auch Sex vor der Kamera mit 18-jährigen Mädels gehabt, ne? Hat er ja letztendlich zugegeben. Domian, ich bin ausgerastet, ich bin abends weggegangen und bin auch einmal mit einem Mann im Bett gewesen und das kriege ich jetzt vorgehalten. Ja, aber das ist... Er macht es das ganze Jahr. Edith, komm mal ein bisschen zu dir. Mensch, du bist eine Frau von 52 Jahren. Wenn du einmal da Mist gebaut hast, dann ist das nicht schön, aber das ist jetzt auch völlig egal. Jetzt ist es wirklich egal. Wenn du die Entscheidung für dich getroffen hast, du willst mit diesem Mann nichts mehr zu tun haben und ignorierst seine SMS, dann ist das alles egal. Dann heißt es jetzt einen dicken Schlussstrich ziehen und ein neues Leben anzufangen ohne diesen Mann. Ja. Und dich auch nicht mehr verletzen zu lassen. Schütz dich vor diesem Mann. Ja. So. Und jetzt machen wir Schluss, ihr beiden. Okay, Jürgen. Und ich wünsche dir, dass du das tapfer durchstehst. Ja. Reagier bloß jetzt nicht mehr auf die SMS oder irgend sowas. Da werden noch einige kommen, aber ich werde nicht mehr reagieren. Regelt nicht. Am besten. Aber er wird wohl auch gehört haben. Schweigen ist immer die beste, die beste Waffe unter Umständen. Alles Jürgen, Liebe. Alles Gute, Edith. Kann ich ein Autogramm bekommen? Ja. Dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay. Tschüss. Vielen Dank. Ja, danke. Tschüss. Hier ist ein Mann. Ich glaube, ein Mann. Emre. Ja. Hallo. Hallo, 19 Jahre alt bist du. Genau. Um was geht's bei dir, Emre? Also, es handelt sich um Folgendes. Ich bin seit 2 Jahren in einer Beziehung. Ja. Mit einem Mann. Also, ich bin homosexuell. Ja. Und ich habe einfach die Angst, mich bei meinen Eltern zu outen. Weil meine Eltern so religiös und traditionell sind. Und. Kommst du aus einer türkischen, stämmigen Familie? Ja. Also, meine Eltern sind Türken, aber ich bin hier geworden, hier aufgewachsen. Ja. Und habe eigentlich von der Kultur gar nicht so viel mitbekommen. Mhm. Denke deutsch und auch nicht Moslem. Aber die Eltern sind Moslems. Genau. Ja. Die denken auch, ich bin Moslem, aber ich fühle mich nicht so. Ja. Und ich habe einfach das Problem, mich einfach mal Eltern outen zu können. Oder das ist lustig. Ich hatte am ich glaube Mittwoch war das oder Montag, genauso ein ähnliches Gespräch mit einem türkischstämmigen jungen Mann. Der war ein bisschen älter als du, 28. Der in dem gleichen Problem, der in der gleichen Situation steckte. Sind deine Eltern sehr streng, traditionell? Also meine Mutter ist sehr religiös und mein Vater eher traditionell. Und bei meinem Problem, die achten da sehr drauf, was die Familie sagt, was die Bekannten. Ja, genau. Ja, und das Problem ist auch unter anderem mit meinem Freund, also das geht alles so irgendwie den Bach runter, weil wir uns halt nur am Wochenende sehen. Ja. Da kann er halt nicht mit zu mir kommen und wir sind halt meistens entweder unterwegs oder im Auto. Wie lange seid ihr zusammen schon? 2 Jahren. Am Anfang ging das dann auch. Wie viele Jahre? Ich verstehe dich so schlecht. Ich bin, seit 2 Jahren. 2 Jahre schon. Mhm. 2 Jahre schon. Zwei Jahre. Ja, nach Hause. Hast du, du hast Geschwister bestimmt, ne? Ja, ich habe noch einen älteren Bruder und eine kleine Schwester. Wie schätzt du es ein? Würde der ältere Bruder vielleicht auf deiner Seite sein oder auch nicht? Er ist genauso wie Papa. Also sehr streng und radikal. Ja. Und Schwule haben, sind da so dann in dieser Denkweise das Letzte wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, die würden da auch schon ein paar Schritte weitergehen und vielleicht sogar zum Ehrenmord oder mich wieder in die Türkei zurückschicken. Also ich könnte mich niemals outen und ja, die Situation macht mich einfach ganz kaputt, weil ich einfach nicht weiß, was ich jetzt dafür entscheiden soll. Also, komm mal, im Klartext, du hast Angst vor Gewalt von deiner eigenen Familie, wenn es rauskäme. Wenn es rauskäme. Also, dass, du würdest es für möglich halten, dass dein Vater, dein Bruder oder Cousins Gewalt ausüben würden an dir? Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Du, würdest du so weit gehen, dass du hast das gerade so salopp gesagt, dass du Angst um dein Leben hättest? Das nicht. Ich glaube, die würden mich eher zusammenschlagen und ich werde versuchen, normal zu schlagen. Mhm. Weil normal zu schlagen. Mhm. Ja, die Sprüche kamen schon öfters mal. Also wenn irgendwie im Fernsehen mal sowas war, über Schwule oder so, der therapieren könnte und dass sie nicht normal wären. Mhm. Und dass das alles unter Umfeld, man würde das alles nur einreden. Ja, und da kam halt immer noch Situationen auf, wo man dann dachte, so, das kannst du erst jetzt recht nicht sagen, wenn du solche Sprüche gehört hast. Ja. Also, das ist in der Tat eine schwierige Situation für Jungs in deiner Situation. Wirklich. Das ist ein großes Dilemma. Natürlich musst du über kurz oder lang, wenn du dein Leben vor Augen hast, musst du zu dir und deiner Sexualität stehen. Das bedeutet natürlich in der Tat, dass es wahrscheinlich einhergehen wird mit einem Bruch mit der Familie. Ja, davor habe ich auch Angst. Ich möchte meine Familie auch irgendwo nicht verlieren. Ja klar, verstehe ich ja auch. Aber die Alternative wäre, dass du ein Leben lang lügst oder dich irgendwie mit einer Frau einlässt, obwohl du gar keinen Bock auf eine Frau hast. Und das Leben ist natürlich letztendlich viel, viel schlimmer als ein klares Leben, vielleicht dann mit all den negativen Effekten. Deine Eltern werden, du bist jetzt erst 19, aber die werden dich ja sowieso über kurz oder lang irgendwann fragen, hier, was ist mit einem Mädchen, keine Freundin, oder? Deine Freundin spiele ich schon seit 2 Jahren, auch wenn meine Steinfreundin seit 2,5 Jahren. Und ist einfach so die Vorzeigefreundin. Ach so. Zusammen. Mhm. Ich weiß auch Bescheid. Also die meisten Leute in meinem Umfeld wissen Bescheid, die Freunde, halt in der Schule, nur halt Familie und Eltern nicht. Ach so, hast du nicht Angst, dass das dann über die anderen Leute durchsickern könnte, an oder zu deiner Familie? Eher weniger, weil ich ja meistens auch nur deutsche Freunde habe. Ach so. Und meine Eltern mit Deutschland halt nicht so viel zu tun haben. Mhm. Ich habe gesagt, ja. Eigentlich habe ich auch keine Angst, dass es rauskommen könnte. Du lebst noch zu Hause? Ja. Ja. Was, du bist noch Schüler, sagst du? Ja, Abiturient. Abiturient. Und was planst du danach zu machen? Eigentlich möchte ich eine Ausbildung machen. Mhm. Eigentlich ausziehen, aber das wäre wieder auch ein Problem, weil die Eltern in türkischstämmigen Familien ist eigentlich so, dass sie dann sagen, ja, erst heiraten und dann kann man ausziehen. Mhm. Aber das wäre vielleicht die Idee. Du musst ja jetzt noch nicht im Moment da mit wehenden Fahnen, mit schwulen Fahnen in die Familie einziehen. Der erste Schritt wäre doch wahrscheinlich und vielleicht auch der am ehesten machbare für dich, dass du rausgehst, dass du ausziehst aus der Familie. Ja, aber dann wird die Kontrolle auch nicht aufhören. Na ja, gut, aber dann hast du ja erstmal deine eigene Wohnung. Na ja, klar. Ich weiß nicht, ob so weit geht, dass du dir überlegen könntest, sogar in eine andere Stadt zu gehen. Also je weiter weg du bist, räumlich, je weiter weg du von der Familie bist, desto besser ist es erstmal für dich und dein eigenes Leben. Wäre das denkbar? Denkbar schon, aber irgendwie möchte ich auch nicht auf meine Familie verzichten. Und ja, aber du kriegst nicht beides. Das ist, du kriegst nicht die Quadratur des Kreises hin. Das geht nicht. Ja, die Hoffnung steht ja zuletzt, dass sie es vielleicht doch irgendwann akzeptieren würde. Ja gut, dann musst du irgendwann mit offenen Karten spielen. Aber so wie du es mir gerade geschildert hast, ist das ja im Moment eigentlich gar nicht möglich, weil das würde zu dem radikalen Bruch führen. Deswegen fände ich so kleine Schritte gar nicht so schlecht. Erstmal ausziehen, eigene Wohnung, Distanz zur Familie. Und dann kann man in 1-2 Jahren immer noch gucken, dass du den reinen Wein einschenkst. Vielleicht verändern die sich auch ein bisschen noch in der Zeit. Kann ja sein, dass sich das auch alles noch ein bisschen liberalisiert. Also natürlich fänd ich es auch gut, wenn du sagen würdest, ja, okay, ich gehe jetzt hin und sag denen klar, was los ist. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um dich. Ja, also ich mache mir nicht nur um Sorgen um mich, sondern es geht auch darum, was meine Eltern, also die werden so enttäuscht von mir und ich glaube, die würden mir nie wieder ins Gesicht gucken können und das wäre wirklich eine Schande für die und das will ich denen auch nicht antun, aber ich kann ja auch nichts dafür. Nee, eben. Und das ist dann deren Problem. Weißt du, es ist keine Schande, einen schwulen Jungen, einen schwulen Sohn zu haben. Es ist eine Schande, einen kriminellen Sohn zu haben. Ja. Aber nicht, es ist keine Schande, wenn man einen ordentlichen Kerl hat als Sohn, der nur einen Typ liebt, anstatt eine Frau. Da musst nicht du dich ändern, sondern deine Eltern müssen sich ändern in ihrer Anschauung. Darum geht es. Und wenn ihnen das wehtut, dann ist das deren Problem erstmal. Ja. Das ist dein Leben. Ja. Und das ist das alte Lied, wenn Eltern wirklich ihre Kinder lieben und das Beste für ihre Kinder wollen, dann müssen sie das akzeptieren, was die Kinder als Bestes für sich sehen, weißt du? Ja, das verstehe ich schon, aber bei meinen Eltern ist auch ein Problem. Ich glaube, die kennen nur das, was sie für richtig halten, und alles andere ist für die falsch. Ja, klar, ich verstehe. Ich will das auch nicht runterreden, mir ist das schon völlig klar. Deswegen sage ich ja, mach es doch auf die vorsichtige Art jetzt, dass du siehst, erstmal aus der Wohnung raus. Ja, erstmal vielleicht ein eigenes Leben aufbauen. Ja, ich glaube, dass es dann auch für dich einfacher ist, jetzt hängst du noch so voll in dem Familienverband mit allem drum und dran. Und das ist einfacher, wenn du erstmal draußen bist. Was für eine Ausbildung willst du denn machen? Ich möchte Richtung, entweder Friseur oder im Modebereich möchte ich was machen. Ah ja, ja. Aber da wollte ich eigentlich auch studieren, ja. Aber wenn es halt so kommen sollte, dass irgendwann rauskommen muss, dann Ausbildung her, damit ich erstmal wieder mir alles leisten kann. Studium kann ich dann auch nicht bezahlen. Ja, verstehe. Also Emre, ich würde es erstmal so auf die vorsichtige Tour machen, aber mit dem Fernziel, irgendwann musst du es denen sagen. Du darfst dich nicht verbiegen und du darfst dich auch nicht auf eine Ehe einlassen oder sowas. Ja, ich habe mir vielleicht überlegt, so eine türkische Lesbin irgendwo aufzumachen. Und ja, keine Scheinehe, sondern so eine Schutzehe. Tja, letztendlich finde ich das auch nicht gut, weil es alles ein Lügenkonstrukt ist. Wenn es aber vielleicht eine Brückenkonstruktion ist für dich, ein eher ruhigeres Leben zu führen, ist es vielleicht für eine Weile auch okay. Ja, aber ich möchte auch natürlich nicht irgendeine Frau das Leben kaputt machen, indem ich sie heirate. Nein, ja. Natürlich nicht. Natürlich. Weil was ich auch merke, dass ich nicht glücklich ja, bin. Ja, klar. Und das muss auch niemand antun. Ja, da hast du völlig recht. Sehe ich auch so. Aber du bist jetzt 2 Jahre schon mit deinem Freund zusammen. Das ist ja schon eine lange Zeit. Ja, also es ging ja durch die Entfernung kaputt, eine Zeit lang. Wie weit wohnt ihr auseinander? Also er wohnt in Kassel und ich wohne in Essen. Oh ja, das ist weit. Ja. Das ist schon ein ganzes Stück und ja. Da haben wir uns halt meistens am Wochenende gesehen, seitdem er sein Auto hat, sehen wir uns auch in der Woche mal. Ja. Ja, aber halt, ne, dass wir dann halt, wenn wir bei Freunden sind oder unterwegs, verstehe. Weil kann ich ihn ja nicht nehmen. Mhm. Geht ja schlecht. Wie alt ist er? Er ist 21. Ja. 21, mhm. Ja. Und die Eltern von ihm, die akzeptieren es zwar, nee, gar nicht, die tolerieren es, aber akzeptieren es nicht so. Mhm. Also ist da noch eine Problembaustelle. Das ist nicht so ganz dramatisch wie bei dir, aber... Die Zeit, er hat sich erst vor kurzem geoutet. Die haben zuerst nicht eine Welle drum gemacht. Ja. Aber, ne, die brauchen halt so ein bisschen Zeit, um klarzukommen. Ja. Die wissen jetzt auch über mich Bescheid, die haben mich auch jetzt kennengelernt, aber die brauchen halt noch ein bisschen Zeit, glaube ich, um sich daran zu gewöhnen. Ja, dann entspannt sich die Lage an der Front schon mal ein bisschen. Das ist ja schon mal ganz gut für euch. Ja, das stimmt. Also, steh zu deinem Leben, steh zu deiner Sexualität, Emre. Du machst es ja schon ganz, ganz tapfer, finde ich. Und löse dich vorsichtig aus dem Familienverband, dann ist es für dich einfacher und für die Familie ist es auch einfacher. Ja. Alles Gute wünsche ich dir und deinem Freund. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit dem Peter. Und der Peter ist 55. Hallo Peter. Hey. Peter, um was geht's denn bei dir? Ja, wie ich schon sagte, ich habe keine Füße mehr. Du hast keine Füße mehr? Nee. Wie kommt das? Ja, ich habe einen Diabetes. Ach so, aufgrund der Diabeteserkrankung. Vor 4 Jahren hat man festgestellt, dass ich Diabetes habe. Ja. Und ich habe das gemerkt, weil mein einer Fuß so seltsam gerochen hat. Dann habe ich gemerkt, ich habe eine Wunde drunter und dann kam ich jetzt hier ins Krankenhaus und haben sie mir gesagt, der Fuß ist in Jordan. Der Fuß ist was? Weg. Also da war eine Wunde unter dem Fuß. Ja. Eine nicht heilende Wunde. Richtig. Und der roch so. Ein diabetischer Fuß. Und der roch so komisch, weil das Fleisch schon, das Gewebe schon verfaulte? Ja. Mhm. Und das hat nicht wehgetan? Nee. Ach. Überhaupt nicht. Und das hast du gar nicht. Das ist Also man sieht es dann irgendwann oder riecht es? Wenn du es sehen kannst, das war unsere Fußsohle. Ja. Und ansonsten, irgendwann riecht es. Mhm. Und irgendwann merkst du, du kannst nicht mehr. Und dann hat mir dir, und dann hat mir dir, dann hat man dir diesen Fuß amputiert? Ja. Und wann darauf dann schon den zweiten? 2 Jahre später. 2 Jahre später. Da war dann die nächste Wunde, die habe ich nicht bemerkt. Die Unterschenkel hast du noch? Ja, halb. Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, dann sich damit neu im Alltag zurechtzufinden. Wie hat das funktioniert bei dir? Ja, beim ersten Fuß war es halt schon ein bisschen kompliziert. Du musst dich daran gewöhnen, dass du eine Prothese hast und musst lernen, mit der Prothese zu laufen. Und funktioniert das? Ja. Ja. Absolut. Hast du, das hört man ja immer von Menschen, die eine Amputation hinter sich haben, dass die das Gefühl haben, der Körperteil ist noch da. Hast du das Gefühl, deine realen Füße sind noch da? Selten mal. Ganz selten. Und du hast dann auch keine Phantomschmerzen, wie man das so nennt? Nee. Das ist dann ja schon mal ganz überhaupt gut. Überhaupt nicht, Gott sei Dank. Hm. Besteht die Gefahr, dass dass noch ein weiteres Körperteil befallen wird in dieser Art? Die Gefahr besteht immer. Natürlich, das kommt immer drauf an, was du spürst und was du nicht spürst. Hm. Kann man da nicht vorsorglich sehr genau Untersuchungen machen? Du musst letztlich jeden Tag genau hinschauen. Ja. Du musst jeden Tag genau hinschauen? Ja. Und wenn du irgendetwas entdeckst, was kann man dann noch machen? Dann, ja, dann kannst du ins Krankenhaus gehen und auf Gott vertrauen. Mhm. Kannst du das, du hast dich mit der Materie sehr gut beschäftigt vermutlich, kannst du das mal so uns Laien erklären, warum das Gewebe bei einem diabeteskranken Menschen unter Umständen dann an einigen Stellen verfault? Ja, der Diabetes sorgt dafür, dass eine Neuropathie kommt. Das heißt, du spürst nicht mehr, was los ist. Neuropathie? Neuropathie heißt, dass man es nicht spürt. Ja, das heißt, dass deine Nerven nicht mehr mitmachen. Ja. Und der Diabetes sorgt natürlich auch für eine Stoffwechseländerung. Ja. Und wenn du dann eine Wunde hast, und es ist bekannt, bei Diabetikern heilen Wunden sehr schlecht. Mhm. Und du bemerkst die Wunde nicht und siehst sie nicht, dann macht eine Wunde eben, was eine Wunde so weit macht. Wenn sie nicht behandelt wird oder eben nicht heilen kann, es verfault Gewebe. Mhm. Ganz klar. Mhm. Ja. Besteht da nicht größte Gefahr oder auch gar Lebensgefahr, wenn sich diese Giftstoffe, die bei der Verwesung entstehen, wenn die in die Blutbahn geraten? Selbstverständlich. Ja. Das habe ich ziemlich gut gemerkt. Beim ersten Fuß war ich also kurz davor. Zu sterben? Ja. Ja. Deshalb muss man dann auch amputieren, ja, weil es jetzt gar keine Rettung mehr gibt und man sonst sterben würde. Da geht nichts mehr anderes. Mhm. Da läuft nichts mehr. Ich meine, die Nebenwirkung von dem Diabetes ist natürlich die Blutungsstörung. Ja. Und die sorgt natürlich dann für eine erektile Dysfunktion. Mhm. Damals wusstest du ja noch gar nichts von deiner diabetischen Erkrankung. Nein. Jetzt, das wusste ich kurz bevor ich ins Krankenhaus kam. Kam der Hausarzt und hat einen Blutzucker von 486 festgestellt. Und was ist normal? 80. 80? Oh, ja. Oh, 80 und 400, das ist... Jetzt behandelst du natürlich den... Die Spritz, ja. Bedeutet das denn dann, dass die Chancen, das heißt die Chance, dass die Gefahr jetzt viel geringer ist, dass wieder was passieren könnte, da du ja die Grunderkrankung behandelst? Die Gefahr ist geringer, ja. Weil ich einfach den Blutzucker drunten halte. Warst du, als das passierte vor 4 Jahren, noch berufstätig? Ich bin's immer noch. Bist immer noch, was machst du? Zahnarzt. Zahnarzt? Ja. Das heißt, da muss man viel stehen. Nee. Nee, man kann auch... Du bist jetzt immer beim Zahnarzt? Ich war vorige Woche Dienstag beim Zahnarzt. Ist er gestanden? Der ist gestanden, ja, der steht fast immer. Ja, ne, gut, wenn er länger dabei ist, du hast recht. Ja, er hat so ein kleines Höckerchen. Ja, du hast recht, da ist ein Höckerchen. Das ist grundsätzlich. Ja. Also das geht ohne weiteres, das ist kein Problem. Ich fahre auch Auto. Das heißt, als Zahnarzt, als Mediziner, als Arzt kannst du die ganze Sache ja noch genauer einschätzen und verstehen und weißt, ja, was da in dir vorgeht. Ja, aber wie gesagt, wie ich vorhin schon erzählte, im Arzt passiert nie selbst was. Ja. Meint er zumindest. Mhm. Dann gehe ich mal davon aus, dass du auch nicht immer Routineuntersuchungen hast machen lassen, so Blutuntersuchungen, oder? Nee. Ja, hallo, Herr Doktor, ne? Jo. Ja. Das hätte man dann ja wahrscheinlich, das sind die Standards, ne, dass man das mit testet. Wie hoch ist der Blutzucker? Ja, das stimmt. Hast du Familie, Frau oder? Ja. Ja, wie hat deine Familie darauf reagiert? Die waren beim ersten Mal ziemlich geschockt. Genau wie ich auch. Beim zweiten Mal waren sie auch geschockt, ich nicht mehr so sehr. Ja. Da haben sie mir einen Fuß amputiert, am nächsten Tag war ich wieder ziemlich gut drauf. Und habe schon die Pläne geschmiedet, für wie ich wieder rauskomme und alles wieder so mache wie vorher. Also sehr offensiv damit umgegangen? Ja. Mhm. Geht nicht anders. Muss man auch, ja. Ich stelle mir das so dramatisch vor, wenn man irgendwas abgenommen bekommt. Hat man danach die ersten Tage, Wochen nicht unfassbare Schmerzen? Nein. Aufgrund der starken Medikamente? Wenn du eine diabetische Polyneuropathie hast du überhaupt keine Schmerzen. Ach so, das ist dann die zusätzliche Nebenwirkung der Erkrankung. Ja. Ach, das heißt, du brauchtest gar nicht sehr starke Schmerzmittel einnehmen? Überhaupt keine. Ach. Gar nichts. Wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Arm brechen würdest, hättest du dann... Das würde mir wehtun, ja. Und warum tut das dann nicht weh, wenn ein Fuß abgesägt wird? Weil die Polyneuropathie sich vor allen Dingen auf die Füße geschmissen hat. Ach so. Ich habe auch beim zweiten Fuß, hatte ich... um den zu retten, noch 3 OPs und die waren alle ohne Anästhesie. Ach. Bei vollem Bewusstsein? Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das geht aber ohne weiteres. Mhm. Wenn du keine Schmerzen hast, geht das. Das hast du mir gerade gesagt, du hast nie so Routineuntersuchungen machen lassen, obwohl du selbst Mediziner bist. Machst du dir da jetzt im Nachhinein Vorwürfe, dass du denkst, hätte ich es mal machen lassen? Nein, ja. Ja, irgendwie schon, ne? Ein wenig, ja. Es könnte sein, dass ich vielleicht heute noch einen Fuß hätte. Ja. Ja klar, wenn man den Diabetes sehr früh erkannt hätte, dann wäre er intensiv behandelt worden und vielleicht wäre es gut gegangen. Das ist richtig, ja. Was hast du denn jetzt aus diesem Schock, das ist ja doch eine Schockgeschichte, was hast du daraus so für Konsequenzen für dein Leben gezogen? Nicht vorsichtiger. Ein wenig vorsichtiger. In welcher Hinsicht? Ich kontrolliere meinen Diabetes. Und andere Sachen? Zum Beispiel, gibt es einen jährlichen Urologentermin bei dir? Nein. Das gibt's nicht. Ich rede mit einem Arzt gerade. Das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Wenn du 10 Ärzte befragst, ob sie jemals krank werden könnten, werden die 8 antworten, nein, nie. Also im Klartext, du lässt sonst keine so Vorsorgeuntersuchungen machen, bei dir? Nee. Hast auch noch keine, in dem Alter 55 sagt man ja, dass man schon mal einmal eine Darmspiegelung hätte machen lassen sollen, hast auch nicht gemacht. Nein. Das ist ja schon eine größere Aktion, als mal zum Urologen zu gehen. Das ist richtig. Ist das jetzt wirklich nur Fahrlässigkeit oder steckt da auch eine medizinische Überzeugung hinter? Es gibt ja mittlerweile, der Spiegel hatte vor ein paar Wochen so einen großen Leitartikel, Titelgeschichte, dass die Vorsorge auch übertrieben wird in Deutschland. Steckt das bei dir dahinter oder einfach so? Da stehe ich voll dahinter. Ah. Da stehe ich voll dahinter. Ich glaube, dass sehr viele Geschichten gemacht werden, damit man etwas macht. Und nicht, um den großen Sinn dahinter zu sehen. Ich will dir mal ein Beispiel nennen, was mich in dem Spiegelartikel auch sehr empört hat. Ich habe auf meinem Körper sehr viele Muttermale und gehe jedes Jahr zu meinem Hautarzt und mache das sogenannte Screening. Wird dir was sagen? Ja. Ne? Mit dem Computer werden die Sachen da angeguckt. Das leuchtet mir als Laien absolut ein, das ab und zu, also einmal im Jahr mal machen zu lassen. Und wenn eine Hautveränderung stattfindet, wird das rausgeschnibbelt und gut ist. ich lese im Spiegel das Gegenargument, dass man das auch nicht machen sollte, weil ja nicht so viele Menschen an Hautkrebs sterben. Was ist denn das für ein blödsinniges Argument? Es sind immerhin noch über 100.000, habe ich dann hinterher rausgekriegt. Die Frage ist immer, muss ich alles, was ich als verdächtig sehe, sofort radikal behandeln? Ich weiß, dass es so ist. Oder soll ich ein wenig abwarten? Ja. Wobei bei der Haut das ja nicht so schwierig ist, mal so ein kleines Pünktchen rauszunehmen. Das ist ja kein großer Eingriff. Bei der Prostata ist es schon wieder komplizierter. Das ist richtig. Ja. Aber jetzt werden wir, glaube ich, sehr medizinisch. Ja. Dennoch, glaube ich, du hast es ja gerade eingesehen. Wärst du frühzeitig zur Blutuntersuchung immer gegangen, hättest du es besser jetzt. Das wäre gar keine Blutuntersuchung gewesen. Ich hätte nur mal pinkeln müssen. Und genau, ja, natürlich. Du hast recht. Jo. Natürlich, ja. Nur pinkeln, ja. Ja. Herr Doktor. Jo. Ich danke für den Anruf und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir fürs Zuhören. Und auf dass du jetzt fit bleibst und dass nichts Schlimmes mehr passiert. Jo. Und sei nett zu deinen Patienten. Natürlich, bitte lieber. Auf Wiederhören. Tschüss. Jo, ciao. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und ich bin verbunden mit Jörg. Jörg ist 45. Hallo, Jörg. Hallo, Jürgen. Ja, Jörg. Ich höre dich sehr gut. Um was geht's denn, Jörg? Wir beide haben vor einem halben Jahr miteinander telefoniert. Sag bloß. Und du hast mir sehr geholfen. Sag mir mal das Thema nochmal, dann habe ich das eher auf dem Schirm. DWT-TV. DWT-TV. Damen. Kannst du damit was anfangen? Nee, sag mal schnell, wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit. Sag mal schnell. Darmwäscheträger. Ja. Transvestit. Ja, genau. Und du hast mich verwiesen an eine Selbsthilfegruppe in Goslar. Ja. Und da habe ich mich schlau gemacht und ich bin glücklich. Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Ach, das ist ja super. Was ist denn da bei dieser Selbsthilfegruppe passiert? Sie haben mir Mut gemacht. Ja? In welcher Hinsicht? Sie haben mir Mut gemacht, mich in der Öffentlichkeit auch zu zeigen. Ja. Ich habe vorher deiner Redakteurin schon gesagt, ich stehe auf meinen Schwanz. Ja. Ja. Aber trage eben halt gerne diese Kleidung. Wogegen nicht einzuwenden ist. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Natürlich nicht. Ich habe Gott sei Dank meine Wohnsituation verändert. Ich lebe jetzt wieder in der eigenen Wohnung. Ja. Ich habe damals gewohnt mit jemandem zusammen, wo ich das nicht ausleben konnte. Wer war das nochmal? War das deine Freundin? Nein, ein Mitbewohner. Ein Mitbewohner. Da konntest du es nicht ausleben, weil? Ich habe mich nicht getraut. Ja, hast dich geschämt. Ja. Und jetzt hast du eine eigene Wohnung und kannst es ausleben. Richtig. Wie lebst du es denn zurzeit aus? Ich laufe jetzt, ich sage immer im Fummel. Läufst du viel rum? Ja. Jetzt gerade, während wir sprechen, auch? Jetzt gerade, während wir sprechen. Schade, auch, ja. dass ich dich nicht sehen kann. Würde mich sehr freuen. Also du hast einen scharfen Fummel an. Ich habe einen scharfen Fummel an. Ja. Richtig. Und wann trägst du die Sachen? Trägst du sie jetzt immer, oder? Ich bin auf dem Weg zu 24/7. Das? Aber noch nicht. 24/7 heißt also immer tragen, ne? Ja, ja. Noch nicht so ganz. Also Einkaufsmarkt um die Ecke, nee, noch nicht. Wie war das nochmal mit der beruflichen Situation bei dir? Ich bin arbeitslos, immer noch. Das heißt, also da musst du nicht auf irgendeinen Arbeitgeber Rücksicht nehmen? Nee, muss ich nicht. Ich würde gerne wieder was machen, nur im Moment läuft eine Rentenklage. Ah, verstehe. Das heißt aber, um es nochmal klarzustellen, du bist kein transsexueller Mensch, sondern du bist ein Mann, der seine Männlichkeit auch mag, aber der gerne Frauenkleidung trägt. Richtig. So, ne? Ja, gut. Das ist genau das. Auch eine Spielart. Und ich habe eine sehr enge Vertraute. Ja. Eine Freundin. Ja. Die mich auch mit Damenwäsche versorgt. Die praktisch. Ja. Sehr praktisch. Eine gute Ratgeberin dann auch. die sagt, Jörg, das steht ja besser, ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Rouge oder Lila steht ja besser und sowas. Das hat sie mit mir im Übrigen auch schon gemacht. Also Schminken und so. Ja? Ach, das ganze Programm. Ja, das volle Programm. Meine Sendung ist vorbei. Schön, dass du noch angerufen hast und hast die positive Rückmeldung gegeben. Sehr nett von dir. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Ach, jetzt habe ich Jörg weg. Na, egal. Ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Gero Kuntermann, nochmal vielen Dank an ihn für die tolle Aktion gerade und auch an die Kollegen vom WDR Fernsehen, die das auch ermöglicht haben. Montag sind wir wieder da. Ich